Transparenz für die Ohren. Ich begrüße alle Zuhörer und die vier anwesenden Bundesvorstände ganz herzlich zur heutigen Bundesvorstandssprechstunde. Heute ist der, welchen haben wir denn? Der 23. November, nur für die Aufzeichnung. Und damit können wir auch direkt einsteigen, indem ich mal kurz den Seko frage, was er denn die letzte Woche so getrieben hat. Ja, schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen auch von mir. Ich war am Sonntag beim Eishockeyspiel der Nürnberg Ice Tigers gegen irgendwelche Krefelder Pinguine, die da eins auf die Mütze bekommen haben. Das war so definitiv das Highlight des Wochenendes. Und ansonsten habe ich kommen, dass es relative Unruhen ob des Beschlusses von letzten Donnerstag in der Sitzung zum Thema Markenschutz und Markenrecht gegeben hat. Ich nehme an, da werden wir noch den einen oder anderen Tag dazu plaudern. Deswegen an dieser Stelle von mir erstmal alles. Gucken wir mal, was kommt. Okay. Dann mache ich spontan weiter. Ich war am Freitagabend bei einem Stammtisch in Erftstadt, bei dem ich mehrere kommunale Mandatsträger getroffen habe und unsere Landtagsabgeordnete in NRW, die Monika Pieper. Und gestern am Sonntag war ich bei der Mitgliederversammlung des Artikel 5 e.V. in Essen. Was ist denn der Artikel 5 e.V.? Der Artikel 5 e.V. ist ein relativ frisch gegründeter Verein in Piratennähe, richtet sich aber durchaus nicht nur an Piratenparteimitglieder. Und die Jungs und Mädels möchten sich gerne für Bürgerrechte und gegen Überwachung engagieren. Das ist glücklich. Ich wäre auch so frei und würde den Link zur Homepage in den Werbeblock des Pets kopieren. Ja, tu das doch mal. So, Astrid, willst du gleich weitermachen? Kann ich gerne tun. Bei mir war es relativ uninteressant. Ich war krank, habe so richtig böse auf der Nase gelegen. Bis Freitag war dann Freitag, Samstag tatsächlich mal in einem Rhetorikkurs. Ihr dürft also in Zukunft große Dinge von mir erwarten. Ja, und ansonsten ein bisschen Tagesgeschäft, viel mehr habe ich nicht gemacht. Ich war am Kreisparteitag im Nürnberger Land. Da bin ich auch noch Rechnungsprüfer und habe da meinen Bericht vorgetragen und wurde einstimmig wiedergewählt. Und am Heimweg habe ich den ersten Schnee von diesem Jahr auf der Autobahn entdeckt. Herzlichen Glückwunsch zu beiden Dingen. Danke. So, und damit, glaube ich, haben wir unsere Pufos für den Abend auch erstmal durch. Und ich gehe mal direkt weiter zu den Fragen. Und wie bestellt ist der Bastian am Mikro? Ja, weil ich finde ja Berichtswesen immer ein bisschen blöd. Deswegen frage ich mal an die Bundesvorstände so eine Sonntagsfrage. Über was habt ihr euch besonders gefreut? Was hat euch besonders geärgert in der letzten Woche? Du beziehst das jetzt wahrscheinlich auf Piratendinge, ne? Nicht nur. Also vielleicht habt ihr euch über die Geburt einer Sonnenblume gefreut, keine Ahnung. Ich habe mich schwarz geärgert über diese fiese Geschichte. Das war jetzt halt nicht nur Erkältung, sondern eben auch Bronchitis und Kram und Zeugs. Das hätte jetzt nicht sein müssen, das war übel. Gefreut habe ich mich sehr darüber. Ich habe eine Anfrage gekriegt von Schülern zum Thema Standpunkte der Drogenpolitik, hauptsächlich Cannabisfreigabe der Piratenpartei. Und daraufhin habe ich mich mal kurz mit Bestenfalls in Verbindung gesetzt und gesagt, du, tu mir mal einen Gefallen, guck mal, was man da so grob schreiben kann, weil ich ja wirklich nicht gut beieinander war. Das hat er sehr schnell und sehr schön gemacht. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, dass das einfach so gut klappt, dass du dann einfach die Leute ansprechen kannst und sagen kannst, hier, sei mal so lieb, guck mal drüber, hilf mir mal eben und das geht. Das ist ganz toll. Ist das die Anfrage, die ich auch gekriegt habe? Oder haben wir die doppelt gekriegt oder ist das eine andere? Nein, die Anfrage, die du auch gekriegt hast, liegt inzwischen bei mir. Die ich gekriegt habe, ging an mein persönliches Postfach. Das war irgendeine 12. Klasse, also eine K12 oder sowas. Cool, das heißt, die Anfrage, die ich gekriegt habe, ist damit auch abgeprüft und erledigt gemacht. Ja, das haben wir dann so in Gemeinschaftsarbeit. Prima, vielen Dank. Na, gern geschehen. Bastian, dann habe ich gleich eine Antwort für dich. Über sowas freue ich mich. Dann mache ich spontan weiter. Ich habe mich letzte Woche gefreut über ein sehr konstruktives und produktives Gespräch mit Monika Pieper am Freitagabend. Wir werden, glaube ich, Dinge tun. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich von guten Freunden spontan mit Waffeln mit Blaubeeren und Schlagsahne versorgt wurde. Das war sehr gut. Und über was ich mich geärgert habe, ich glaube, da wird die Rede sowieso gleich noch drauf kommen. Ja, dieses Thema kann einem tatsächlich ein Wochenende irgendwie versauen. Vor allem, wenn man viele Kommentare liest, die einfach unsachlich sind und dem eigentlichen Inhalt nicht gerecht werden, um den es dann zu einem Beschluss geht. Du hast vergessen, worüber du dich gefreut hast, Marc. Über den Schnee, bestimmt. Ja, genau, über Schneeräumen vor allem. So, dann gebe ich... Sekunde, ja? Also der Schnee, meine ich. Achso, ja. So, dann gebe ich jetzt erstmal an den Michael Berndt weiter, der ebenfalls noch eine Frage hat. Auf den Rest, denke ich, werden wir noch zu sprechen kommen. Ja, moin. Ich habe drei Dinge, die ich kurz fragen möchte. Zum einen haben wir ja anscheinend die Einrichtung Piraten Fragen jetzt. Da könnt ihr euch freuen, weil ich habe vor 2 Wochen ungefähr eine Anfrage bekommen von Schülern, die ein Projekt haben zu Windkraft und Energiewende. Die habe ich dann auch gerne sehr ausführlich beantwortet. Und letzte Woche kam eine Anfrage eines Ingenieurs zum Thema Datenschutz und Smart Meter, Smart Grids. Die hat Patrick Breyer beantwortet. Also das scheint zu funktionieren. Ist das eine relativ neue Institution, dass Bürgerpiraten direkt fragen? Wäre die erste Frage. Die zweite Frage. Wir haben nachher wieder unsere Sitzung zur zweiten Themenwoche. Sind die Logbücher der ersten Themenwoche inzwischen bezahlt? Ich weiß, dass Stefan Müller da eine zweite Mahnung an den BUFO geschickt hat. Geld müsste ja längere Zeit schon da gewesen sein. Und die dritte Frage bezieht sich auf den Tag der politischen Arbeit. Annette und ich, wir möchten das langsam planen. Gibt es den Ort jetzt? Ist der Ort festgelegt im Januar? Und gibt es da schon ein Programm, ein Konzept, wie das Wochenende ablaufen wird? Soll ich mal mit Frage 3 anfangen? Ich rede euch da nicht rein, mach ruhig. Okay, ich paste mal gerade einen Link ins Pad, oben im Werbeblock. Das ist aus dem Vorstandsblock. Wir suchen noch eine Location. Also soweit ich es jetzt weiß, ich muss allerdings auch noch mal mit Moritz konferieren, wie weit die Dinge da gediehen sind. Wie gesagt, ich bin nicht zu viel gekommen. Bisher weiß ich jetzt noch nicht, wie es mit dem Konzept genau aussieht. Den Rest kann ich nicht beantworten. Weiß jemand, was mit der Zahlung ist? Ich kann mich daran erinnern, dass es da eine Diskussion gibt, aber ich habe das Ende der Diskussion im Augenblick nicht im Kopf. Also das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass die zweite Mahnung den Schatzmeistern zugegangen ist, bevor die erste Mahnung zugegangen ist. Wie der Stand aktuell mit der Bezahlung der Rechnung ist, weiß ich nicht. Wir sind ja alle keine Schatzmeister, aber ich gehe davon aus, dass wenn eine Rechnung vorliegt, dass die auch umgehend beglichen wird. Stimmt, die Rechnung hat auch gefehlt, wenn ich da recht erinnere. Also irgendwie war das ein bisschen konfus. Nee, Rechnung war da. Rechnung war da? Jo. Was waren das, die anderen beiden Fragen nochmal? Ich bin zugegebenermaßen gerade nicht, ich habe gerade nicht mitgeschrieben. Ja, es war die Frage nach der Rubrik Piratenfragen. Ach so, ja, dazu kann ich tatsächlich auch was sagen. Es kommt immer wieder mal vor, manchmal gehäuft, manchmal weniger gehäuft. Aber du hast immer wieder mal Anfragen von Loggen, aus welchen Gründen auch immer, die sich dann an die Piratenpartei wenden, an den Vorstand wenden, auch an Landesvorstände wenden. Das ist immer wieder mal. Das muss aber irgendwie institutionalisiert sein, weil es gibt eine E-Mail-Adresse extra angelegt dafür. Deswegen die Frage, hat das eine gewisse Struktur? Oder kommen die einfach bei Gabriele an, die das dann an die Themenbeauftragten in der Regel ja weiterleitet? Silko? Während ihr überlegt, kann ich euch einen kleinen Tipp geben. Die Adresse, auf die sich der Michael bezieht, ist fragen@piratenpartei.de oder so ähnlich. Und die gibt es schon seit 2009. Die wird oder sollte eigentlich vom BGS-Team abgearbeitet werden. So war es früher mal. Die wird sehr unterschiedlich benutzt, weil nicht jeder findet die einfach. Aber es gibt halt Leute, die finden, und dann wird das mal weitergeleitet, mal nicht. Und die Frage nach der Struktur, wie wird das behandelt, gehen die Dinge oft ins Ticketsystem? Weiß ich nicht. Also früher war es so, dass sie ins Ticketsystem gingen, und dann haben die lieben, fleißigen Helferlein das abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Man kann. Super, Gabriele hier. Ja, das geht noch immer in die Fragenkö rein und wird noch immer weitergeleitet und vom BGS-Team und Helfern abgearbeitet. Prima, vielen Dank für die Info. Sehr gut. Dann nehme ich mal an, dass das, wenn ich richtig mitgezählt habe, die vier Fragen waren, oder? Stellt sich die Frage, was wir nun fragen. Bastian ist wieder da. Ja, ich habe heute eine Agenda. Fragen wir mal an den Bundesvorstand. Ihr habt ja eine Klausurtagung demnächst, nicht? Ich weiß nicht, nächstes oder übernächstes Wochenende, wenn ich das richtig so im Kopf habe. Sammelt ihr Input für diese Klausurtagung, und wenn ja, wo? Im Zweifel ja, und im Zweifel per E-Mail an vorstand@piratenpartei.de. Wir nehmen das Zeug mit. Ich möchte aber noch dazu sagen, dass der Bundesvorstand an sich natürlich auch Input für solche Klausurtagungen sammelt. Und wenn jetzt irgendwie 30 Leute uns irgendwelche Themen geben, die wir an dem Wochenende bearbeiten sollen, könnte es natürlich unter Umständen sein, dass die irgendwie außen vor bleiben, weil wir haben ja da noch so diverse Budgetgeschichten und andere wichtige Dinge. Aber wie Seko sagte, wir werden es natürlich mitnehmen, und wenn es irgendwie passt, dann nehmen wir das mit rein. Naja, ich frage ja auch nicht ohne Grund. Also gibt es da irgendwie vielleicht so eine Liste-Pad oder sowas, weil mit der Vorstand-Ad-Adresse ist ja auch nicht immer so ganz einfach. Das muss ja auch bearbeitet werden. Wäre vielleicht schön, wenn es dann so einen Sammelplatz gäbe, dass auch nicht die Fragen alle doppelt und dreifach gestellt werden, wo man sagt, ja, könnte was reinwerfen, so wie auch hier das Pad von heute. Und wir wollen auch bestimmt Trolle auftauchen, wissen wir schon, aber ich glaube, wir sind auch erfahren genug, das zu unterscheiden. Ja, aber am einfachsten ist es tatsächlich eine kurze E-Mail an uns, weil wenn wir jetzt irgendwo ein offenes Pad machen, dann sammelt sich da wieder Gott und die Welt an Kram. Und dann brauchen wir erstmal einen halben Tag, um die wichtigen Themen von den Themen zu unterscheiden, die man auch mal irgendwie in einer Mumble-Sitzung klären kann. Aber Jupp, du hast eine Frage? Ja, wenn ihr sie tot und still ist, dann interessiert mich doch nochmal, was Esmeralda für einen Rhetorikkurs da mitgemacht hat. Muss sie jetzt Angst haben, dass wir hier einen Politikersprech im UFO haben? Nein, um Gottes Willen. Also grundsätzlich, der Kurs war tatsächlich bei der Volkshochschule. Ich habe ihn deswegen gemacht, weil ich so ein bisschen was Technisches zur Vorbereitung von Reden lernen wollte, weil ich mich an der Stelle eigentlich immer ziemlich schwer tue, wenn ich über einen längeren Zeitraum frei sprechen will oder soll. Das fällt mir sehr schwer, dann den Faden nicht zu verlieren dessen, was ich eigentlich so erzählen will. Ich komme da also ganz gerne mal von Hölzchen auf Stöckchen. Und da habe ich mir dann eben so ein bisschen was zusammengesammelt zum Thema, wie spreche ich frei, ohne komplett vom Thema abzukommen. Darum ging es mir eigentlich in der Hauptsache. Astrid, was war jetzt nochmal? Was sagst du? Ich sagte, was nochmal war jetzt das Thema? Clown. Hast du schon mal mit Nick Haflinger gesprochen? Mit Nick Haflinger? Ja. Nee, jetzt sehe ich den Zusammenhang gerade nicht so genau. Ach ja, der macht immer so schöne Sätze, die sehr, sehr lang sind, und der kommt nicht von Höchst auf Schlesskirn. Ja, lange Sätze kann ich auswendig auch, aber wenn ich wirklich was Längeres zu erzählen habe, dann habe ich es meistens wirklich komplett runtergetippt und lese den Text vor. Und ich wollte es ganz gerne mal so haben, dass ich, wie mache ich mir Stichworte, an denen ich mich entlanghangeln kann, ohne einfach nur einen Text vom Blatt abzulesen, weil es ja auch langweilig. Viel Erfolg. Ich glaube, da hat jeder Probleme mit. So, ich warte die ganze Zeit, ob noch jemand Fragen stellen möchte, weil ich nämlich schon überlege, ob ich einfach mal zur Durchbrechung des Schweigens mal wieder meine Frage stelle, ob denn jemand vom Bundesvorstand Fragen an die Basis-TM hat. Ich hätte keine Fragen, aber weil ja auch im Pad schon die Fragen zu dieser Logo-Geschichte stehen, würde ich da gerne drauf eingehen wollen, wenn da meine Kollegen nichts dagegen haben. Ja, aber ich würde gerne auf die andere lange Frage im Pad eingehen, weil die einfach oben drüber steht und die relativ simpel zu beantworten ist. Und zwar, wenn ich das vielleicht gleich darf, Weinheim liegt in Baden-Württemberg und Lampertheim liegt in Hessen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass die gleiche Hundertschaft zum BPT kommt. Sollte es da tatsächlich irgendwelche Probleme geben. Cool, und wir hatten bislang noch nie derartige Probleme, also von daher. Okay. Der Pirat ist das Mikrofon. Ach so, ich hatte jetzt ja gerade überlegt, ob ich dich einfach noch ausreden lassen soll, aber Piratos, wenn es eh zum Thema von Hermi ist, würde ich dich noch kurz rannehmen. Nee, ich glaube nicht. Also ich habe wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Macht es dir dann was aus, noch kurz zurückzustehen, bis ja, Hermi ihr Ding durch hat? Ich bleib hier. Gut, dann gebe ich erstmal an Hermi. Okay, vielen Dank. Also im Pad wird erstmal gefragt, was mit dieser Logo-Gate in Anführungszeichen Geschichte überhaupt passiert ist. Also, der Bundesvorstand hat bei seiner letzten Sitzung am Donnerstag einen Beschluss gefasst, nämlich, dass er den Geschäftsführer des P-Shops ab sofort für den Vertrieb und die Lizenzierung der durch die Partei eingetragenen Marken und Namensrechte für die kommerzielle Nutzung zuständig sein soll. Wir haben seit 2010, also seit etwas über 5 Jahren, eine eingetragene Wortmarke und eine eingetragene Wortbildmarke registriert. Genau. Und der Beschluss hatte in erster Linie einfach den formalen Hintergrund, dass sich der Geschäftsführer des P-Shops in Zukunft um diese Geschichten kümmert. So. Daraufhin gab es ja in diversen Filterblasen und auf Twitter großes Gezeter und Aufschrei bezüglich, da findet ein Ausverkauf unserer Werte statt. Mich ärgert diese ganze Geschichte auf 2 verschiedenen Ebenen. Also erstens mal die Art und Weise, wie mal wieder mit Vorständen und Vorstandsmitgliedern umgegangen wird. Also offensichtlich haben sich Kollegen von uns so dermaßen unter Druck gesetzt gefühlt, dass sie in einer spontanen Aktion einfach mal einen Gegenantrag gestellt haben, in einer Befürchtung, dass jetzt eine Massenaustrittswelle stattfindet. Ich würde alle bitten, generell mal darüber nachzudenken, wie wir alle mit unseren Vorständen umgehen, wie wir mit unseren Ehrenamtler umgehen und welches Pensum wir ihnen zumuten können und vor allem auch welche Reaktionszeiten. Die machen das alle in ihrer Freizeit. Ich erlebe das auch nicht nur bei Vorständen im Landesverband oder auf Kreisebene. Ich erlebe das Beispiel auch sehr oft in der Presseabteilung oder bei anderen AGs oder Servicegruppen. Bitte denkt mal darüber nach, bevor ihr irgendwie euch möglichst öffentlich immer irgendwie äußert, wie schlimm alles ist und was für eine Scheiße wer wieder gebaut hat. Da wäre ich sehr dankbar für. Die zweite Ebene, die mich da so geärgert hat, ist, wie der Marc das auch schon sagte, der Umgang mit dem Beschluss an sich und auch mit Kritik. Es findet keine Kritik auf Sachebene statt bei solchen Sachen, sondern es wird maximal empört. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute diesen Beschluss auch nicht lesen, sondern einfach nur irgendwas aufschnappen und dann in Empörung einfach weitertragen. Ich möchte zu dem Beschluss an sich und auch zu der Kritik, die ich so aufgefangen habe, gerne so ein paar Sachen sagen. Diese entsprechende Wort- und Wortbildmarken, ja, die wurden bereits, wie gesagt, schon vor 5 Jahren registriert. Seither hatten wir 0 Abmahnungen, 0 Streitigkeiten und 0 Missbrauch durch diese Partei. Also wenn jetzt irgendjemand ernsthaft glaubt, dass ich als Antragsteller oder dass dieser Bundesvorstand vorhat, in einer politischen Selbstmordaktion jetzt Abmahnwellen zu starten, bei Leuten, die vielleicht mit einem T-Shirt mal 2,50 Euro im Jahr verdienen, das ist halt absurd. Und selbst wenn wir das vorhätten, bräuchten wir dazu gar nicht erst den Beschluss zu fassen, sondern wir könnten das jederzeit tun, weil wir, wie gesagt, diese Rechte da haben. Und wir da nicht extra jemanden beauftragen müssten, wir könnten da einfach unseren Justiziar losziehen. So, es geht tatsächlich nicht darum, Leute abzumahnen. Das wäre tatsächlich auch gar nicht in unserem Interesse und auch nicht im Sinne der Werte unserer Partei. Aber wir haben diesen Beschluss gefasst. Ich habe diesen Antrag gestellt aus Gründen, die ich jetzt würde den Gordon mal weiter zu erläutern, weil wir hatten uns da durchaus coole Dinge überlegt. Gordon, bitteschön. Danke, dann führe ich mal weiter aus. Diese Partei seit längerem, beziehungsweise einfach aufgrund der Tatsache, dass das Parteiengesetz so ist, wie es ist, das Problem, dass sie nicht die Gelder bekommt, die sie laut Wählerstimmen eigentlich kriegen könnte. Und daraufhin sind gerade nach der Aktion, beziehungsweise betrifft das halt auch nicht nur uns, sondern halt im Allgemeinen kleine oder junge Parteien, was dazu führte, dass zum Beispiel die AfD gesagt hat, ja, dann verkaufen wir Gold. Nachdem die AfD dies bekannt gab, ging eine Welle durch die Piratenpartei mit, jetzt wir müssen auch irgendwie Geld verdienen und wir müssen Gold verkaufen und so weiter, was sowohl der Bundesvorstand als auch ich von meiner Seite abgelehnt haben, weil wir gesagt haben, die daraus entstehenden medialen Aufmerksamkeiten wollen wir nicht haben. Ja, aber dann müssen wir halt eine andere Möglichkeit finden, und man hat dann so eine halbe Marina Kassel damit verbracht, darüber zu diskutieren, was man denn sonst machen könnte. Man hat versucht, solche Geschichten zu machen, ja, dann verkaufen wir halt Strom. Dann sind Leute losgerannt und haben versucht zu eruieren, inwiefern man Strom verkaufen kann und so weiter. Auch das ist wieder im Sande verlaufen. Dann gab es eine andere Partei, die eine sehr clevere Idee hatte, die nämlich gesagt hat, gut, dann verkaufen wir einfach mal, weil das System so wie es ist und wir dort eine politische Aktion setzen wollen und den Finger reinstecken, einfach mal Geld für Geld. Auch hier ging wieder ein Ruck durch die Partei der Piraten mit, ja, das müssen wir auch machen. Auch dies haben wir abgelehnt, weil wir gesagt haben, ja, aber so billig kupfern wir einfach nicht ab. Wenn wir was machen, dann machen wir was anderes, und zwar was Cooles. Und zwar etwas, was auch in unserem Programm steht. In unserem Programm steht nämlich unter anderem auch, dass wir sagen, das Urheberrecht, das Markenrecht, so in seiner jetzigen Form, wie es ist, kann so nicht bleiben. Es kann nicht sein, dass Unternehmen wie Google, Microsoft, Apple und Co. Milliarden von Gelder über Lizenzgeschäfte ins Ausland schaffen und damit keine Steuern zahlen. An der Stelle greifen wir das Ganze jetzt einfach auch mal politisch auf und sagen, hey, wenn die dann mit Geld verdienen können, Steuern sparen können, dann können wir das auch. Dann stecken wir doch mal einen Finger rein, dann machen wir doch mal eine politische Aktion daraus. Das heißt, unser Plan an der ganzen Sache ist einfach, mit diesem Lizenzgeschäft Geld und Parteienfinanzierung zu generieren, ohne irgendjemanden abmahnen zu müssen, indem wir nämlich einfach unsere Lizenzen ins Ausland verkaufen, zum Beispiel an die Piratenpartei Luxemburg oder an die Piratenpartei in Australien, die uns dann wiederum ihre verkaufen. Also wir tauschen einfach nur und generieren dadurch Parteienfinanzierung. Ich konnte bisher schon einen Partner dafür gewinnen. Das heißt, im Moment reden wir davon, dass bereits für das Jahr 2017, in dem wir nämlich die Parteienfinanzierung für dieses Jahr ausgezahlt bekommen, bereits über 100.000 Euro mehr vom Staat bekommen, als wenn wir das davor nicht tun würden. So, das heißt also, vom Prinzip her ist hier nichts anderes passiert, als der Bundesvorstand hat gesagt, das, was wir eh schon können, hier, wir delegieren das einfach mal, kümmere dich drum, weil irgendjemand muss ja mal auch mal gucken, dass ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Und genau das machen wir, ohne dass sich irgendetwas an der bisherigen Politik, wie wir mit unserem Markenrecht umgehen, wie wir damit umgehen, dass Leute das nutzen, sich irgendetwas ändert. Denn es besteht einen großen Unterschied zwischen etwas können und etwas auch tatsächlich machen. Und das hat sich, wie gesagt, Stefanie hatte das schon ausgeführt, in den letzten Jahren gab es, seitdem es die Marken gibt, null Abmahnungen, und das wird es auch in Zukunft in der Form so weitergehen. So, und wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass die Basis an sich dort an der Stelle tatsächlich kritisch reagiert. Ich bin ein Fan davon, dass unsere Basis tatsächlich auch noch dasteht und sagt, wir sind die mit den Fragen oder wir stellen das mal in Frage. Kritische Nachfragen, Kritik immer gerne. Wo es aber nicht hinführen darf, ist, dass es wieder einen epochalen Shitstorm gibt, dass man, dass sich Leute genötigt fühlen, vielleicht sogar zurück oder auszutreten. Das hatten wir alles schon und ich hatte eigentlich gedacht, wir haben daraus gelernt. Und insofern würde ich mich freuen, wenn wir diese Diskussion eher auf der Sachebene führen könnten, anstatt auf der Shitstorm-Ebene. Vielen Dank. Ich würde gerne nochmal irgendwie das zusammenfassen, um es nochmal ganz, ganz klarzustellen. Es ging niemals darum, irgendjemanden abzumahnen, weil das entspricht weder unseren Werten noch entspricht es irgendeines Bundesvorstandsmitglieds persönlichem Dafürhalten. Das ist halt irgendwie Schwachsinn. Aber was wir tatsächlich tun können, ist hinzugehen und sagen, okay, wir sind Piraten, wir legen den Finger in die Wunde und wir schlagen das System mit seinen eigenen Mitteln, ohne dabei jemandem zu schaden, sondern in Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten. So, jetzt habe ich erst den Grumpy am Mikro, danach den Wickbold und dann den Michael Ebner. Grumpy, bitteschön. Vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich klar und deutlich verstehen. Wunderbar. Ich habe mir schon gedacht, in dem Moment, wo ich den Beschluss gesehen habe, dass das innerhalb kürzester Zeit einige Wellen schlagen wird, der Schutz von Marken, wir kennen es zumindest die Leute, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, zum Beispiel Firefox als Marke zu registrieren, um sozusagen Markenhopping anderer Wahnsinniger zu verhindern. Ein üblicher Weg, so frei und offen, wie wir mit dem Logo umgehen, völlig klar, kann ich voll und ganz verstehen. Ich glaube, was viele, viele Leute tatsächlich gestört hat, nur noch mal kurz von meiner Warte aus, ist die Formulierung in der Begründung des Antrags zum einen. Und zum anderen habe ich von mehreren Seiten gehört, was ich auch so ein bisschen nachvollziehen kann, der Zeitraum ausnahmsweise, also wenn es gerade um so etwas Grundsätzliches geht, ob man so einen Antrag nicht ein bisschen länger offen, offiziell liegen lassen könnte, beziehungsweise ganz gezielt nach dem Motto Leute vorwarnt, hab ich jetzt dann für mich auch so überlegt, wenn es um so etwas Grundsätzliches geht, dass dann vielleicht bevor ein Shitstorm entsteht, man dieses klärende Gespräch, wie wir es jetzt hier im Nachhinein führen, dann schon mal im Vorfeld hatte. Nein, ich möchte jetzt hier nicht irgendeine Bio- oder irgendwas Diskussion haben, sondern wenn so ein Antrag auf einmal da ist, dass man den vielleicht mal ganz gezielt vielleicht auch mal überlegt zu vertagen, um dann noch ein paar Außenmeinungen im Vorfeld einzusammeln. So als Überlegung von mir. Dankeschön. Danke, Grumpy. Also ich gebe an dieser Stelle gerne zu, dass die Begründung des Antrags vielleicht nicht so sorgfältig formuliert, wie sie es hätte sein müssen. Da kommt dann aber auch wieder ganz am Anfang meiner Ansprache zurück. Es gibt 12.000 Baustellen, man hat irgendwie Deadlines, man ist unter Zeitdruck. Ja, da passiert es leider. Ich habe keine 5 Assistenten, denen ich eben mal irgendwie zuschustern kann. Und wenn man selber im Kopf irgendwie den konkreten Plan hat und man eigentlich nur noch die Formalia abhaken will, dann passiert sowas auch, ja. Wenn ich noch ganz kurz abschließen darf, deswegen, Hermi, nicht falsch verstehen, deswegen meinte ich ja länger liegen lassen, also inoffiziell. Habe ich verstanden. Ich befürchte, die Reaktionen wären dann aber dieselben gewesen. Und wir sind mit dieser Kiste ja so ein kleines bisschen unter Zeitdruck, ne? So, weil wir brauchen das ja noch dieses Jahr wegen Parteienfinanzierung zur Bundestagswahl und so weiter. Aber Kritik ist eindeutig angekommen, nehme ich mir auch zu Herzen für die Zukunft. So, dann gebe ich an den Wickbold. Ja, danke. Also ich kann mich noch damals an die Diskussion erinnern, als diese Wortbildmarken eingetragen worden sind. Das wurde auch heftig diskutiert im Vorstand, sodass er sich dann auch dazu bemüht hat, da eben diese Beschreibung, die ich gerade gepostet habe, zu der Zeit zu setzen. Und zwar, dass diese Markengeschichte einen ganz bestimmten Zweck hatte. Ja, und zwar ging es da tatsächlich darum, wenn man halt entsprechend dargestellt wird, wie man es nicht will, dass man da halt einschreitet. Und dass man bis jetzt noch da dass es noch nicht passiert ist sozusagen, ist doch toll, dass man da nichts machen musste. Ja, aber jetzt eine gewerbliche Nutzung der Marken sozusagen voranzutreiben, halte ich für taktisch unklug. Ja, auch vor allen Dingen, da die Piratenpartei ja zumindest auch nicht mal die Urheber dieser Logos sind, ja, wenn die nach CC oder so veröffentlicht werden, sondern man Ja, also wie gesagt, und die Bildmarken können auch nur in Bezug auf diese Logos eingesetzt werden. Ja, also für mich ist das alles relativ schleierhaft und ich frage mich, was das soll insgesamt. Ja, also klar, man kann jetzt darüber reden, darüber irgendwelche Gelder im Kreis zu treiben. Ich frage mich dann auch, ob das sauber ist eigentlich, ja, oder ob das einfach nur eine gewisse Art Energie ist, da irgendwie eine Art Quasi-Umsatz zu erzeugen, der dann halt irgendwie verrechnet werden kann. Also ich glaube nicht, dass das in Ordnung ist, sowas. Ja. Und deshalb sehe ich das auch nicht als Grund an. Ja, aber jetzt breche ich erstmal ab. Danke. So, dann jetzt entweder Antwort des Bufo oder aber der Michael Ebner. Ja, ich habe da jetzt nicht wirklich viel drauf zu entgegnen. Wenn mir jetzt unterstellt wird, dass ich mir jetzt irgendwie eine Ausrede zurechtschustere und im Hintergrund eigentlich irgendwelche bösen Pläne hatte und das jetzt irgendwie schönreden will, ja, sorry, wir haben jetzt gerade gefühlt, weiß nicht, 20 Minuten lang die Gründe erklärt. Ja. So, dann Michael. Homi hatte schon vorhin beantwortet, von daher bin ich schon wieder runtergegangen. Ach so, gut. Dann habe ich jetzt als nächsten am Mikro den Drifter. Hallöchen. Ich denke, dass hier noch einige Zuhörer sind, die nicht so recht den Sinn des Antrags verstanden haben. Also für mich ist bisher immer noch nicht klar, was wird sich durch diesen Antrag verändern, was nicht schon offensichtlich gemacht wird. Also zum Beispiel eben Verkaufen von Piratenmitteln auch vom Bund. Also ich habe den Antrag eben so verstanden, dass man das Monopol halten möchte von Piratenmitteln, die vom Bund kommen, dass man da eben Lizenzerträge davon haben möchte. Ja, erklärt mir mal bitte kurz, was sich durch diesen Antrag ändern soll. Es muss ja irgendwie auch einen Sinn haben, so einen Antrag zu stellen. Der Antrag hatte den formalen Hintergrund, jemanden mit einer Vollmacht auszustatten, im Namen des Bundesvorstands gegebenenfalls Verträge zu unterschreiben, nach ihm Rücksprache mit dem Bundesvorstand. So eine Vollmacht muss erteilt werden, weil ansonsten eine derartige Unterschrift nicht gültig wäre. Dasselbe machen wir auch mit unseren Justiziaren, wenn die uns zum Beispiel vor Gericht vertreten sollen, oder zum Beispiel mit der Personalabteilung, wenn sie in Vertretung des Vorstandes Arbeitsverträge unterschreiben sollen. So, denn, dann war Bastian dran. Ja, dankeschön. Also mich überzeugt das alles wenig. Und da gucke ich mal auf die Begründung zu dem Antrag. Da steht was von gleichzeitig im Internet, existieren im Internet verschiedene Unternehmungen, die diese kommerziell für sich nutzen. Mit der Einführung eines Lizenzgeschäftes würde die Piratenpartei an dieser kommerziellen Nutzung partizipieren. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man den australischen Piraten irgendeine Nutzungsrecht verkaufen möchte oder nicht verkaufen möchte, aber sie zur Kasse bitten möchte. Was das kann man so machen? Also das halte ich jetzt erstmal nicht für irgendwie äußerst schwierig rechtlich darzustellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die hätte man auch schon längst machen können. Wenn man sich kennt, ist das kein Problem. Also nochmal, dass diese Begründung passt zu der Erklärung. Überhaupt nicht. Und dann passt noch was nicht dazu, nämlich die durch die Partei getragene Marken und Namensrechte. Die müsste man mal definieren. Also die kommerzielle Nutzung haben wir freigegeben. Ich habe da auch dankenswerterweise für alle anderen oder von allen anderen, ich wurde da entsprechend informiert, dass sie das gefunden haben, was zusammengestellt auf einer Blogseite. Ganz neutral, um aufzuklären, wie die Reihenfolge ist. Wir verzichten ausdrücklich auf die kommerzielle Auswertung. Das kann man ändern. Das ist aber eine Grundsatzdiskussion. Und da bitte ich dann auch, die zu führen. Die andere Diskussion, wir wollen den Australiern, Luxemburger sonst wie was verkaufen, die machen wir intern. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein Problem wäre, das rechtlich darzustellen. Aber die Begründung für diesen Antrag, die zeigt mir sehr deutlich, wer gemeint ist und wer auch letztendlich zur Kasse gebeten werden soll. Sonst bedurfte es dieser Begründung nicht. Dankeschön. Also eine Begründung ist ja nicht Teil des Antrags, ne? Das muss ja hier bewusst sein. Das ist nur eine zusätzliche Erläuterung oder Hilfestellung. Der Antragsteil ist im Antrag und nicht in der Begründung. So, dann ich muss mal kurz gucken. Dann war jetzt Bastian dran und wir kommen zu Michael Ebner war kurz da. Kaninchen. Ja, hier ist eben das lustige Wort Shitstorm gefallen. Hat sich jemand mal angeguckt, wo dieser, Zitat, Shitstorm herkam? Also wer das Ding zuerst ausgegraben hat und entsprechend kommentiert hat? Nö, hast du? Also ich glaube, das war die Filterblase um den Düsi oder so. Sex with your ex. Ich stolpe das mit der Rednerliste. Also, wer war das, wenn du schon so fragst? Geoffrey, an wen ging das jetzt? Ich meinte dich, also da das als rhetorische Frage formuliert war, ging ich davon aus, dass du die Antwort auch selber geben wolltest. Ich brauche die Antwort nicht selbst geben. Aber es reicht mir als Antwort zu hören, dass da ein Nein kommt. Ich halte das übrigens für sehr unlauter, jetzt darauf zu gehen, wer hier die Information veröffentlicht. Also wir können doch eigentlich dankbar sein, dass es solche Whistleblower in Anführungszeichen gibt. Oder sind wir Piraten? Erstmal das mit der Rednerliste, Dankeschön, ansonsten muss ich anfangen zum Muten und das mache ich verdammt ungern. So, und dann gucken wir jetzt halt weiterhin. Also, Kaninchen hatte seinen Beitrag gebracht. Ich guck mal, der Reihenfolge nach sind wir jetzt bei Privacy Wall nochmal, bitteschön. Ja, also zum einen war hier im Raum der Diskussion noch eine Frage offen, und zwar, was ändert sich? Die lässt sich auch sehr prägnant beantworten. Nichts. Denn ich möchte hier auch nochmal auf den Beitrag von Bastian hinweisen. Vielen Dank dafür. Genau das ist auch die Begründung dafür, warum sich nichts ändert an der Stelle. Bastian würde ich gerne bitten, dass er den Link hier vielleicht nochmal kurz in den Pet-Chat kippt, beziehungsweise hier in den Mumble-Chat, dass die Leute sich nochmal das durchlesen können, was er da zusammengestellt hat. Vielen Dank. So, dann glaube ich, ist Wigbold jetzt wieder da. Der wäre sogar noch vor Privacy Wall dran gewesen, aber nichtsdestotrotz, jetzt ist er dran. Nee, ist jetzt auch nicht schlimm. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, mir ist aufgefallen, ob bei den Markeneintragungen sich die Vertreter geändert haben. Also ist Mitte des Jahres irgendwie, also im August hat man die Vertreter, also die rechtlichen Vertreter, also die Anwälte für die Markenvertretung geändert. Aus welchem Grund ist denn das passiert? Kann ich absolut nichts dazu sagen. Weiß ich auch nicht. Ja, da kann ich auch nur nachfragen. Ja, weil das in der Registerauskunft für die Marken steht das drin. Ja, wir fragen. Der Privacy Wall ist nochmal da. Ist das zur Frage? Ja. Ah, na dann, bitteschön. Das Ganze hat eigentlich eher eine längere Geschichte. Und zwar liegt es daran, dass die Marken ursprünglich nicht von der Piratenpartei selbst angemeldet wurden, sondern von einem Mitglied. Und erst nach einem längeren Prozess die Marken dann auf die Piratenpartei Deutschland übertragen wurden, was man dann auch im Protokoll der Eintragungen dort sieht, dass das dann irgendwann übertragen wurde. Was aber dazu führte, dass die Rechtsvertreter, die das nämlich damals durchgesetzt haben, immer noch dementsprechend da drin als Vertretungspersonen drin standen. Und die haben wahrscheinlich ihre Rechtsform geändert, weswegen das jetzt dazu führte, dass sie pauschal für alle ihre Anmeldungen, die sie gemacht haben, halt eine Änderung gemacht haben, die dann auch wieder eine Auswirkung auf unsere Marken sozusagen hatte. Aber im Einzelnen müsste man das eruieren. Ja, danke, aber die ursprünglichen Anmelder waren auch die Piratenpartei Deutschland, oder? Oder wurde die Marke dann komplett übernommen? Nein, egal, okay. So, dann jetzt hat nach langer geduldiger Wartezeit der Piratos. Ja, ich habe zwar hinten nachher noch ein eigenes Thema, aber jetzt zu dem Thema würde ich auch gern was sagen. Ich finde es wirklich merkwürdig, dass diese ganzen Geld-gegen-Geld-Geschäfte abgelehnt wurden vom BUFO, weil sie Angst hatten, damit die Parteienfinanzierung zu gefährden. Aber jetzt bedenkenlos Lizenzen gegen Lizenzen tauschen, sogar noch über die deutschen Grenzen hinaus, was ja auch noch ganz andere rechtliche Bereiche betrifft dann. Und habt ihr das denn abgeklärt mit der Bundestagsverwaltung, dass das nicht unsere Parteienfinanzierung gefährdet, wenn ihr anfangt, hier Lizenzgeschäfte im Dreieck zu machen? Also um das nochmal zu erklären, die Sache mit dem Geldverkauf ist das Problem, dass du da keinen Gegenwert hast. Du hast da nichts, was du verkaufst. Und Geld ist kein Gegenwert in sich, ein Geldschein. Deswegen legt die Partei auch noch eine Postkarte mit bei. Und da sind wir ja, wie gesagt, am Abwarten, was der Bundestag überhaupt zu der ganzen Nummer sagt. Unsere Schatzmeister waren und sind immer noch der Ansicht, dass dafür keine Parteifinanzierung ausbezahlt wird. So, wenn du eine Lizenz verkaufst, hast du einen Gegenwert. Ja, okay, dann können wir auch Gold verkaufen, oder? Ich meine, das hat auch einen Gegenwert. Und ich, ehrlich gesagt, wie gesagt, das Prinzip ist ja das gleiche. Und ihr habt das Prinzip negiert, dass ihr Gleiches gegen Gleiches tauscht, um künstlich die Umsätze hochzutreiben, weil dieses Künstliche uns um die Ohren fliegen könnte. Habt ihr das abgeklärt, juristisch? Wir tauschen nicht Lizenzen, sondern wir verkaufen gegenseitig. Und wir kaufen das auch ist welche. Ein Unterschied, natürlich. Ja, aber genau das ist der Trick. Und ich meine, das erkennt doch jeder Blinde. Um noch auf die Frage mit dem Gold zurückzukommen, möchtest du wirklich, dass die Piratenpartei dann in der Zeitung steht, wie sie machen es wie die AfD? Ich will, dass sie in der Zeitung stehen, ja. Aber ich will nicht, dass sie zum Beispiel jetzt einmal als Argument bringen, die Parteienfinanzierung könnte gefährdet werden und dann mit sozusagen mit Lizenzgeschäften versuchen, genau diese Parteienfinanzierung hochzutreiben. Also dann habt ihr das juristisch abgeklärt. Ich frage nochmal. Wir sind gerade dabei. Und wieso habt ihr den Beschluss vorher gefasst? Weil der Beschluss eine Formalität war, die wir jetzt einfach abgesegnet haben. Und es hat ja keinerlei Konsequenz im Moment. Außer, okay, dass dort eine entsprechende Vollmacht hat. Piraten stehen mit Sonneborn gleich. Das würde ich gern lesen. In dem Beschluss vom letzten Donnerstag lautet der letzte Satz: Eine entsprechende juristische Unterstützung findet durch das Justiziariat des Bundesvorstands statt. Heißt auf Deutsch, in dem Beschluss ist sowieso schon enthalten, dass unser Justiziariat sich darum kümmert, dafür zu sorgen, dass das rechtlich auch in Ordnung ist. Utzer, noch mal was? Ja, ich habe auch eine Frage. Und zwar finde ich diese Aktion, wenn man das jetzt so weiterspinnt, diese Idee, und dann unsere Lizenz halt verkauft an eine andere, wie auch immer, geartete Gruppe und wir dann eine Lizenz von einer anderen Gruppe kaufen, vielleicht für den gleichen Preis, dann könnte man das ja auch irgendwie medial ausschlachten. Also man könnte halt darstellen, dass große Konzerne wie zum Beispiel Starbucks das ja auch machen. Also die machen das jetzt irgendwie über die Niederlande, über eine Gesellschaft, die halt deren Markenrechte hält. Und die müssen horrende Gebühren für die Markenrechte bezahlen, die sich übrigens jedes Jahr anpassen, immer so an die Gewinne orientiert, werden dann da Verträge geschlossen. Und die Summen, die dann da fließen, sind steuerfrei. Das ist eine coole Sache. Habt ihr das auch vor, das irgendwie so, ja, weiß nicht, pressetechnisch vielleicht ein bisschen auszuschlachten? Also im Zweifelsfall würde ich darüber nachdenken, wenn wir denn tatsächlich soweit sind. Um aus Asterix zu zitieren, die Haut des Wildschweins zu verkaufen, bevor man es erlegt hat, ist halt irgendwie ein bisschen unpraktisch. Deswegen stand in diesem Beschluss auch jetzt nicht irgendwie ein großer Roman zur Erklärung mit drin. Im Zweifelsfall wäre es halt irgendwie nett gewesen, wenn man entsprechend still und heimlich hätte verhandeln können oder bestimmte Parteien in Anführungszeichen hätte anschreiben können, ohne dass da ein Riesenterz draus entstanden wäre. Inwiefern das politisch ausgeschlachtet werden kann, ich bin mir ziemlich sicher, falls so eine ganze Geschichte zustande kommt, wird sich der BUFO entsprechend Dinge überlegen. Aber ich möchte da natürlich jetzt nicht irgendwie der Presseabteilung oder der Öffentlichkeitsarbeit vorgreifen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das zu nutzen, werden wir das tun. Ich habe auch eine Frage. Nein, es gibt eine Redereihenfolge und ich mag das nicht, wenn man mir in die Moderation reinquatscht. Privacy Vault, dann Bastian, dann TSP. Ja, wie ich ja vorhin im ersten Beitrag schon sagte, ist das genau etwas, wo man auch als politische Aktion reinschlagen kann. Also ja, Utzer, diese Möglichkeit ist durchaus schon in Betracht gezogen worden. Sie steht auf dem Plan. Und wenn es die Möglichkeit gibt, das zu tun, dann wird das auch in Absprache mit dem Bundesvorstand da sicherlich irgendwie umgesetzt werden. So, Bastian? Ja, also ich habe ja überhaupt nichts gegen Hacking von Systemen und irgendwelchen komischen Missetaten anderer. Aber es ist doch eine klare politische Frage, ob wir uns auf die gleiche Stufe stellen, wie was Starbucks oder whatever ihre Gewinne transferieren über das Tool Lizenzgebühren, was wir ja ankreiden, weil die zahlen ja keine Steuern in Deutschland und das finden wir ja sozial völlig unverträglich und überhaupt. Und eigentlich tun wir das Gleiche und sagen Edge Badge, wenn ihr das könnt, können wir das auch. Das ist eine politische Frage und die politische Frage ist extrem wichtig und die muss man vorher erklären, bevor man so einen Antrag stellt. Und deswegen hätte ich schon erwartet, dass genau solche schwierigen politischen Fragen zumindest ansatzweise diskutiert werden, bevor man so einen Beschluss fest. So, und warum ist das hier alles irgendwie aufgelaufen? Weil dieser Beschluss genau in der Art und Weise gefasst worden ist, wie er formuliert worden ist. Der ist eben sehr schwierig formuliert und die Diskussion wurde auch sehr schnell beendet, trotz mahnender Worte, ob das so alles seine Richtigkeit haben soll. Ich kann nur empfehlen, dass man a. diesen Beschluss als solches zurücknimmt, b. einen neuen fasst, c. aufgrund der Diskussion, die man ja merkt, die wirklich sehr emotional geführt wird, dann diese Diskussion führt, was wollen wir denn eigentlich, und dann einen neuen, wirklich sauren Beschluss fällt. Das würde es, glaube ich, ganz vielen leichter machen, da mitzumachen und mitzugehen und die Sache zu unterstützen. Dankeschön. Okay, ich würde gerne kurz was dazu sagen, wenn ich die Möglichkeit kriege. Und zwar, Bastian, haben wir jetzt vorhin schon ziemlich deutlich formuliert. Das Problem ist bei allem, was wir als Bundesvorstand tun, ganz häufig das, dass wir unglaublich viele Tasks auf der Liste haben, die wir abarbeiten müssen und beim einen oder anderen Task im Augenblick tatsächlich ein bisschen schnell agieren, um es nicht hinten runterfallen zu lassen. Und dabei ergeben sich manchmal Unschärfen, die man tatsächlich hätte vermeiden können, wenn man A, entweder mehr Leute hätte, die einem dabei helfen, oder B, der Tag mehr Stunden hätte. Demzufolge die Intention des Antrags und des Beschlusses, glaube ich, wurde jetzt deutlich gemacht. Die Art, wie wir den Beschluss gefasst haben, kann man in der Tat, wie Hermi vorhin ja schon gesagt hat, möglicherweise nochmal diskutieren. Was wir damit jetzt machen, um es darzustellen, und zwar für alle nachvollziehbar darzustellen, was das Ziel des Ganzen ist und wie es damit weitergehen soll, würde ich gerne mit meinem Vorstand in Ruhe besprechen, ohne dass jedes Wort dabei auf die Goldwaage gelegt werden muss. Ich denke, das ist durchaus im Sinne aller. So, dann der Stettler. Moin, vielleicht noch eine ganz andere Frage. Gibt es vielleicht irgendeine Art von Problem dabei, dass sich die Partei dann eine Lizenz kauft, mit der sie in Deutschland nichts anfangen kann? Weil wenn man die jetzt im Ausland kauft, die zählt ja nur im Ausland und nicht in Deutschland. Also ist das klar, dass das in irgendeiner Form kein finanzielles oder rechtliches Problem irgendwie ergibt? Wir können doch T-Shirts mit den anderen lizenzgeschützten Dingen drucken. Die können wir ja in Deutschland sowieso, weil die Lizenz nicht in Deutschland gilt von den anderen Ländern, außer sie haben in Deutschland eine Marke. Dann vertreiben wir es in dem Land, wo die Lizenz herkommt. Das ist ja kein Problem. Deswegen frage ich es. Da noch jemand was dazu? Ja, vielleicht ganz kurz noch der Hinweis. Deswegen haben wir explizit auch mit aufgenommen, dass die Rechtsabteilung in entsprechende Verträge und Geschäfte mit eingezogen werden soll, um sicherzustellen, dass uns dabei nichts auf die Füße fällt. So, danke. Dann, nein, Moment kurz. Du bist jetzt dran, TSP. Nur noch kurz die Info. Ich will nach TSPs Frage möchte ich die Rednerliste zu diesem Thema schließen, weil ich nämlich vorher den Piratos nach hinten komplimentiert habe, als Hermi ihren einleitenden Wortbeitrag machen wollte und ich mir da jetzt im Nachhinein ziemlich mies dabei vorkomme, weil er dadurch jetzt seit 20 Minuten nach hinten gerutscht ist. Dementsprechend werden ihr auch jetzt, was zu dem Thema sagen möchte, jetzt ans Mikro gehen und danach würde ich mich freuen, wenn Piratos seine andere Frage noch stellt. Und jetzt TSP. Ja, also ich hoffe, man kann mich verstehen. Also meine Frage ist, sind denn die Lizenzen, also ich gehe mal vom Plural aus, denn auch abgestimmt im Grundsatzprogramm, kann man die Lizenzen, sind die also konform mit dem Grundsatzprogramm und mit dem Wahlprogramm und wie viele Lizenzen werden denn vergeben? Gibt es da eine bestimmte Anzahl? Also Also TSP, wir hören dich jetzt, glaube ich, zumindest nicht mehr. Ich glaube, die Frage. Die Frage war, ob es eine festgelegte Anzahl an Lizenzen gibt, um die es hier geht. Meines Wissens nicht, und ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen. Ja, wir hatten einen groben Plan, der sicherlich noch nicht in jedem Detail perfekt ausgearbeitet ist. Ja, wie gesagt, das jetzt irgendwie hier bis ins Detail auszubreiten und durchzudiskutieren, macht zum jetzigen Zeitpunkt halt keinen Sinn. Dieser Beschluss war ein Start in eine Richtung. Und alles Weitere wird ausgearbeitet werden. Aber jetzt kann ich leider nicht jede einzelne Detailfrage beantworten. Gut, dann der PR. Ich wollte wissen, ob der Bundesvorstand sich vorher mit der Beschlusslage der Partei zu Lizenzen und Kopieren und Vervielfältigung und solchen Dingen auseinandergesetzt hat und ob er bitte die Grundzüge dieser Positionen, die wir in unserem Programm festgeschrieben hatten, mal kurz darlegen könnte. Dankeschön. Genau, wir haben ganz konkret und ausdrücklich an mehreren Stellen uns ausschließlich auf die nicht kommerzielle Vervielfältigung beschränkt, die wir fordern und die wir öffnen wollen. Vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn sich andere Leute mal das Programm genau zu Herzen nehmen. Nachsatz dazu? Ich kenne das Programm sehr gut, Marc, da ich große Teile davon mit eingearbeitet und eingebracht habe, aber ich warte immer noch auf die Antwort, dass bitte die Grundzüge unserer Positionen da mal dargelegt werden. Danke. Es gibt diverse Stellen, sowohl in unserem Grundsatzprogramm als auch in eurem Europawahlprogramm, als auch in unserem Programm zur Bundestagswahl, die sich in erster Linie mit der nicht kommerziellen Nutzung und dem Recht auf Privatkopie beschäftigen. Da du ja immer gerne so Suggestivfragen stellst, würde ich dich doch bitte einfach mal darzulegen, inwiefern das jetzt formulierte und dargelegte Vorhaben gegen eins unserer Programmpunkte verstößt. Im Zweifelsfall können wir das auch gerne nächsten Montag machen, weil wir haben ja jetzt schon 21.59 Uhr. Also ich möchte mal rein, das ist ein bisschen unlauter, das Urheberrecht zu vermischen mit dem Markenrecht. Das ist was komplett anderes. Wigbold, wenn ich Moment sage, dann möchte ich kurz was sagen. Ich wollte kurz die Frage vom Piratos rannehmen, falls er sie dranbringen möchte. Und falls dann Bedarf besteht, können wir von mir aus gerne noch so eine Viertelstunde länger machen. Dann muss ich allerdings privatbedingt zumindest als Moderator dann für heute in die Haia. Ja, es wäre halt jetzt mal ein anderes Thema, wenn das okay wäre. Sehe ich im Bufo auch recht. Also sofern es jetzt eine Frage, eine Antwort ist, denke ich, halte ich das durchaus für sinnvoll, weil ich dich, wie gesagt, so hart nach hinten vertröstet habe. Wenn du jetzt ein komplett großes, fettes Thema jetzt nochmal aufmachen willst, wo einige Nachfragen und so erwartet werden, halte ich es im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit für eher eine schlechte Idee. Also, wir probieren es mal aus, würde ich sagen. Ich stelle einfach mal die eine Frage, die ich habe, und dann sehen wir ja, was passiert. Mir geht es um die Aktion Wahl- oder Grundsatzprogramm Leinenlos 2017, das sich ja hier aufgetan hat und in der sich wohl auch einige AG-Koordinatoren getroffen haben oder Sprecher oder so. Und mit dem Hintergrund, dass sie jetzt das Grundsatzprogramm überarbeiten wollen. Und das Ziel laut dem Protokoll ist, kurze, knappe ein bis zwei Seiten zu erzeugen, Grundsatzprogramm. Der Rest soll rausgestrichen werden. Und jedes Thema soll mit ein bis drei Sätzen laut Protokoll abgehandelt werden. Also es soll im großen Stil hier das Grundsatzprogramm eingekürzt werden. Wie denkt denn der Bufo dazu? Was hält der Bufo denn davon? Ist das eine schlaue Idee? Darf ich mal? Ja, also ich hätte auch gern vom Seekor eine Antwort, aber ihr könnt ja alle vier antworten, wie ihr das findet. Nein, dann Astrid, lass mich ganz kurz den Vortritt, weil ich brauche nur 30 Sekunden dafür. Ach, nicht mal so lange. Ich halte die Idee, unser Grundsatzprogramm zu überarbeiten und zu entschlacken und für die Zukunft zu machen, für ausgesprochen gut, nachdem ich mich intensiv damit beschäftigt habe und alleine bei den Überschriften und bei den Kapitelbezeichnungen immer wieder über den Kopf zusammengeschlagen habe, ist das etwas, was wir dringend angreifen müssen und angehen müssen. Also jede Hilfe an der Stelle ist aus meiner Sicht definitiv sinnvoll. Und was dann dabei rauskommt, wird ein Bundesparteitag entscheiden. Kurze Nachfrage an dich, Sigo. Hast du schon mal ein Grundsatzprogramm anderer Teilen gesehen? Du wolltest noch was sagen, oder? Ja, wollte ich eigentlich schon. Ja, gerne. Astrid? Ja? Also um einfach mal vorwegzunehmen, weil diese Nachfrage kommt vermutlich an mich dann von dir auch. Hört ihr mich noch? Ja, wir hören dich, aber du hörst uns nicht. Astrid, rede einfach weiter. Ich lasse mich einfach nicht irritieren. Und ganz ehrlich, die Grundsatzprogramme von anderen Parteien halte ich auch für einen ziemlichen Mumpitz. Ein Grundsatzprogramm soll Grundsätze formulieren. Einfach langfristige Grundsätze, sie sollen grobe Leitplanken sein und die Richtung weisen, mehr nicht. Alles andere machen die Wahlprogramme, die man dann macht, um konkret zu formulieren, was man denn in den nächsten 4 oder 5 oder wie auch immer Jahren vorhat. Von daher ist es wichtig, ein Grundsatzprogramm zu haben, das möglichst kurz ist und möglichst auch Gestaltungsraum frei lässt für die Wahlprogramme. Einfach auch, um die dann der Aktualität anzupassen. Das ist meine Ansicht. Und das ist übrigens auch wirklich was, was mich an den Grundsatzprogrammen sämtlicher Parteien, die ich bis jetzt gesehen habe, furchtbar gestört hat. Vor allen Dingen, weil du dann eben auch Gefahr läufst, mit dem Grundsatzprogramm, das du hast, wenn das sehr umfangreich ist, dann mit dem Wahlprogramm Dinge zu tun, die gegen das Grundsatzprogramm verstoßen. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Und von daher denke ich, dass das sehr wichtig und sehr gut ist. Wenn Hermi und Marc noch was dazu sagen wollen, würde ich mich freuen. Ansonsten würde ich gerne noch was dazu sagen. Ja, ich halte es durchaus auch für sinnvoll, im Grundsatzprogramm nur die wesentliche Zielrichtung und den grundsätzlichen Geist festzulegen. Wie lang die Grundsatzprogramme anderer Parteien sind, halte ich für nicht sinnvoll. Ich habe mich am Infostand vor einiger Zeit mit Leuten unterhalten und da kam einfach mal die Frage auf, ging es um ein ähnliches Thema, da kam dann die Frage auf, ja, die Grundsatzprogramme von welchen anderen Parteien haben Sie denn schon gelesen? Ja, und es geht ganz einfach, oder was ich daraus mitgenommen habe, ist für mich, es hilft mir nichts, lange Worthülsen, Geschwurbel zusammenzutragen, um Text vollzubringen, sondern am einfachsten kann ich mit der Idee sehr gut anfreunden, das Ganze auf 2 oder 4 Seiten zu bringen. Das kann ich jemandem im Infostand mitgeben und der weiß sofort, wofür stehen die Piraten. Ja, was soll ich da jetzt noch hinzufügen? Ja, +1. Ja, dann vielleicht noch ein Statement von mir kurz dazu. Ich glaube, ich sehe das echt anders. Ich glaube, dass ein Grundsatzprogramm identitätsstiftend ist und deshalb auch in den Details, die wir jetzt haben, wichtig ist, weil sich viele Leute darin dann wiederfinden und erkennen. Wenn wir das alles wieder streichen, so wie wir es vorher hatten, also ein abgekürztes Grundsatzprogramm, dann schaffen wir sozusagen wieder Projektionsfläche und da kann wieder jeder unter uns wieder alles rein interpretieren und dann haben wir wieder dieses Chaos. Wir gewinnen dadurch vielleicht wieder Gewähler, weil wieder jeder Spacko sich irgendwie was in uns vorstellt. Aber das Wichtige ist, dass das Grundsatzprogramm sozusagen auch eine gewisse Tiefe hat und damit die Leute sich identifizieren können und dann auch Anhänger sind. Also das schafft Identität. Und wenn BGE, direkte Demokratie. Also wenn das alles wieder rausgekürzt wird, um sich wieder beliebiger zu machen, macht man sich nicht wählbarer. Und Grundsatzprogramme wachsen mit der Zeit bei Parteien und wenn wir es jetzt wieder abschaffen und auf 0 runterdrehen oder fast 0, dann machen wir einen riesen Rückschritt. Und es klaut auch wahnsinnig viel Motivation von den Leuten, die damals daran mitgearbeitet haben, denn deren Energie und Arbeit ist verpufft. Okay, da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Im Zweifelsfall ist es nicht der Bundesvorstand, der entscheidet, wie das neue Grundsatzprogramm aussehen soll oder ob sich da überhaupt was ändert, sondern der Parteitag. Richtig, und das ist eben der Punkt. Das, was jetzt erarbeitet wird, ist ja nicht das Programm, das der Bundesvorstand dann für euch beschließt und damit müsst ihr loslaufen. Sondern das, was jetzt gemacht wird, ist eine Überarbeitung, ist ein Vorschlag, der wird vorgestellt auf dem Bundesparteitag. Und dann wird er vom Bundesparteitag abgestimmt. Und wenn jetzt eine Mehrheit auf dem Bundesparteitag sagt, ja, das ist eine gute Idee, so möchten wir es gerne haben, dann stimmen die das so ab. Und wenn nicht, dann eben nicht. Also es ist jetzt im Moment sowieso nicht sinnig, darüber zu reden. Und es ist jetzt auch nichts, was der Bundesvorstand als Direktive vorgibt oder so. Ich meine, gut, wie gesagt, ich persönlich finde es gut und warum wir es generell gut finden, haben wir ja gesagt. Du hast eine andere Meinung, Piratos, das ist vollkommen okay. Wir sind halt jetzt unterschiedlicher Ansicht und dann gucken wir mal einfach, was dabei rauskommt, würde ich vorschlagen. So, dann der Bastian nochmal. Ja, so zum Abschluss dieser kleinen netten Diskussion. Also Grundsatzprogramm auf 4 Seiten geht nicht. Das ist einfach eine Fantasie. Funktioniert nicht. Man kann sicher Dinge kürzer formulieren. Da gebe ich allen recht. Manche Dinge, was auch Sekor sagte, ja, da kann man schon ein bisschen drin, wie das zustande gekommen ist. Das hat viele Gründe, zum Beispiel Parteitagsregie und so weiter. So, und Astrid, ja, natürlich entscheidet ein Parteitag. Aber was macht denn ein Parteitag, wenn der irgendwas Vierseitiges bekommt? Er wird es wahrscheinlich ablehnen. Warum ist das so? Weil diese ganzen Beschlüsse über einen sehr, sehr langen Prozess ja irgendwie gefasst worden sind und sich ganz viele wiedergefunden haben. Ich weiß nicht, wart ihr da nicht irgendwo in diesem Würzburg? Da gab es dieses Island-Ding. Es wurde völlig abgestraft. Nein, auch Islands einfaches Grundsatzprogramm findet mit Sicherheit hier keine Mehrheit. So wird auch ein 4-seitiges Grundsatzprogramm keine Mehrheit finden. Wenn man dies aber letztendlich vor Augen hat, dass es so ist, dann sollte man tatsächlich über die vernünftige Bearbeitung eines Grundsatzprogramms reden. Das tun die AGs, soweit ich weiß, ganz gut mittlerweile, aber ohne Eindampfen. Es wird ein bisschen besser werden oder mehrere Seiten haben, also nicht 4, vielleicht ein paar mehr. Aber man muss natürlich konkret sein und auch, wie schon gesagt, den Ausgestaltung im Wahlprogramm letztendlich in der Öffnungsklausel haben und so weiter und so fort, dass sie das tun können. Aber so kurz, wie es gewünscht wird, wird es nicht werden. Da muss ich alle enttäuschen. Dankeschön. Bastian, ich gehe davon aus, dass du an diesen Sitzungen auch regelmäßig teilnimmst, weil ich kenne dich ja nun gut genug. Und ich meine, wir kennen uns jetzt, die Piraten, einander, ja auch schon ein bisschen länger. Ich würde mal sagen, man muss das Unmögliche fordern, um das Mögliche zu erreichen. Also wenn es dann, was weiß ich, 6, 8, 10 Seiten werden, um des Gottes Himmels Willen, darf ich jetzt auch nicht im Achteck springen oder sonst irgendwie sowas. Mir wäre es wirklich ganz lieb, wenn es sehr, sehr kurz wäre und wirklich leicht verständlich, leicht lesbar ist und wirklich unsere Grundsätze, den im Prinzip das Rückenmark der Partei beschreibt. Aber wenn das auf 4 DIN A4 Seiten nicht geht, dann geht es halt nicht, dann werden es halt ein paar mehr, um Gottes Willen. So, liebe Leute, eine kurze Anmerkung von mir. Es ist 22.10 Uhr. Ich hatte vor fast 1,5 Jahren, als wir die Bufo-Sprechstunde wieder ins Leben gerufen haben, mal vorgeschlagen, das auf 1 Stunde zu begrenzen, weil Diskussionen sonst zerfasern. Und das haben wir in der Vergangenheit gemacht und das würde ich gerne auch beibehalten. Und deswegen würde ich jetzt, Geoffrey, würde ich mich freuen, wenn Geoffrey das Ganze für heute beschließt und wir uns dann in einer Woche wieder treffen und dann erneut 1 Stunde über Gott und die Welt und unser Grundsatzprogramm diskutieren können. Ich wollte auch nicht mehr wirklich länger machen. Ich hatte nur ein schlechtes Gewissen, weil ich Pirates Frage vorher abgebügelt habe. Ist auch völlig okay und war null Kritik an dir und dem Wie und Was du hier tust. Gut, dann aber würde ich der Fairness aber den PR trotzdem kurz dran nehmen, weil er schon am Rednermikro war. Aber danach ist auch Schluss für heute. Genau, PR. Ein Grundsatzprogramm einer politischen Partei gibt dem geneigten Betrachter einen Überblick über die grundlegenden politischen Forderungen einer Partei, was sie im politischen Zirkus erreichen will, wofür sie einsteht. Wir hatten da sehr, sehr, sehr harte Diskussionen, bis wir zu diesem Grundsatzprogramm gekommen sind, auf das sich viele Piraten einigen konnten. Und so ein Grundsatzprogramm, was eben schon gesagt wird, ist sinnstiftend, bedeutet, Es gibt eine Grundlage für politische Kommunikation und auch für, also politische Kommunikation im Speziellen für Wahlprüfsteine und Organisationen, die sich mit unserem Programm auseinandersetzen. Ein Grundsatzprogramm ist kein Flyer, den ihr irgendjemanden mal in die Hand drückt, damit der mal schnell drüber guckt und erfährt, was Piraten sind. Ja, das ist, um sich tiefgreifend mit der Materie auseinanderzusetzen, in einen Einblick in unterschiedliche Politikfelder zu bekommen. Und wieso wird das so komplett ignoriert? Und wie glaubt ihr denn, dass ein 4-Seiten-Grundsatzprogramm diesen Anforderungen, die es zum Beispiel hier in den politischen Systemen in Deutschland gibt, gerecht zu werden? Okay, niemand ignoriert Kritik. Wir haben lediglich formuliert, dass wir es für sinnvoll halten, unser Grundsatzprogramm zu überarbeiten. Ich glaube, jemand, der dieses Grundsatzprogramm sich mal genauer anschaut und dann sagt, nö, alles top, der hat Kartoffeln auf den Augen. Ich glaube, das ist also völlig unbestritten. Und die Länge jetzt in epochaler Breite zu diskutieren, Leute, ist sinnfrei. Lasst den Leuten doch die Möglichkeit, den Vorschlag zu machen. Wenn es richtig gut ist, dann bekommt dieser Vorschlag eine Mehrheit auf dem nächsten Bundesparteitag und wir haben ein vielleicht sauber strukturiertes und übersichtliches Grundsatzprogramm. Oder die Leute arbeiten für die Tonne, weil sie es nicht geschafft haben, das so zu formulieren, dass sie auch eine Mehrheit dafür bekommen. Dann war die Arbeit für umsonst. Aber sich jetzt darüber aufzuregen, dass das in die Hose gehen könnte, weil oder wenn oder aber, macht jetzt wirklich keinen Sinn. Ich glaube, dass die sich da hinsetzen wollen, sich durchaus der Tatsache bewusst sind, dass es viel Arbeit ist und das mit Sicherheit so machen wollen, dass es auch Hand und Fuß hat. Und damit glaube ich, die Diskussion an dieser Stelle tatsächlich zu Ende bringen. Ja, wäre jetzt auch offiziell Ende. Am Mikro ist auch keiner mehr und ich bin auch ganz froh, wenn ich heute noch was zu essen bekomme. Geht mir auch so. Ich hatte noch kein Abendessen, deswegen ist jetzt Schluss. Doppel S. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja, und guten Abend. Wir hören uns in Teilen morgen wieder und in Teilen dann am Montag. Intro und Outro Musik von Matthias Westen. East meets West unter Creative Commons.